deines Gottes Güte, sein Wort besteht und fehlet nicht, sein Trost wird niemals von dir scheiden. Drum, o geängstigtes Gemüte, vertraue deines Gottes Güte, sein Wort besteht und fehlet nicht, sein Trost wird niemals von dir scheiden. Wird niemals von dir scheiden.